Das ist eine Meditation zu Freundlichkeit mit sich selber und mit anderen. Und es ist gut, sich dafür bequem hinzusetzen oder hinzulegen, entspannt, so dass man sich möglichst wohlfühlen kann im eigenen Körper und auch ruhig und ungezwungen im Geist. Nichts muss geschehen. Es ist nur eine Pflege der Absicht, freundlich mit sich und anderen umzugehen. Sich vielleicht vorstellen, auf einem großen, weiten, offenen Feld zu gehen und diese Absicht auszusehen, diese Absicht, sich und anderen grenzenlose Freundlichkeit zukommen zu lassen. Und vielleicht ist das sehr leicht. Vielleicht will diese Absicht auch länger gepflegt werden. Damit beginnen, sich dieser Absicht zu öffnen, sich für sich selber zu öffnen, für eine Freundschaft, eine Verbindung, eine Wertschätzung für sich selber. Und vielleicht ein paar Sätze finden, die diese Freundschaft, diese Wertschätzung, diese Freundlichkeit ausdrücken. Vielleicht Sätze, mit denen du dir gute Wünsche zukommen lässt, nicht nur für heute oder kurzfristig, sondern was dir tief in deinem Inneren dauerhaft wichtig ist. Was tief in deinem Inneren ein Wunsch für dich ist. Es gibt 4 traditionelle Sätze. Möge ich glücklich sein oder ich möchte glücklich sein. Ich wünsche mir und hoffe mir, gesund zu sein, so gesund und stark wie für mich möglich. Und möge ich sicher sein, frei von innerer und äußerer Bedrohung. Und ich wünsche mir, mit Leichtigkeit und in Frieden leben zu können. Vielleicht sich mit diesen Sätzen oder mit ähnlichen, auch mit eigenen Worten verbinden. Mit dieser Offenheit, dieser Möglichkeit, glücklich zu sein. Immer wieder Glück spüren zu können. Gesund zu sein. Auch wenn an manchen Stellen Dinge nicht in Ordnung sind. Sicher zu sein. Für sich ein Gefühl der Sicherheit zu wünschen. Und auch mit Leichtigkeit und Frieden leben zu wollen. Vielleicht die Hand auf den Bauch und auf den Herzbereich legen. Sich mit dem Herzen verbinden. Sich mit dieser Absicht, dieser Intention und mit den Möglichkeiten, diese Wünsche zu spüren, verbinden. Nach Glück, Gesundheit, Sicherheit, Frieden. Worte finden, die für dich diese Freundlichkeit für dich selber, diese Wertschätzung für dich selber ausdrücken können. Und diese Absicht halten wie ein wertvolles, zerbrechliches Gut. In Verbindung bleiben mit dieser zarten Absicht. Möge ich glücklich sein, möge ich gesund sein, möge ich sicher sein, möge ich mit Leichtigkeit und in Frieden leben. Die Aufmerksamkeit immer wieder zurück zu diesen oder ähnlichen Sätzen bringen, mit diesen oder deinen eigenen Worten. Nachspüren, ob eine Berührung kommt. Was auch immer da auftaucht, spüren. Und dann das Herz vielleicht ein Stück weiter öffnen, um auch jemanden, der dir wichtig ist und viel bedeutet, einzuschließen. Diese Person vor das innere Auge holen, spüren, vielleicht ihren Namen sagen, sie zu dir einladen, sie einschließen in diese Absicht der Freundschaft, der grenzenlosen Freundlichkeit. Sich daran erinnern, dass auch diese Person einfach nur glücklich sein möchte. Und dann dieses Bild mit diesen Worten verbinden. Ich wünsche dir, dass du glücklich bist. Mögest du glücklich sein. Ich wünsche dir, dass du gesund bist. So gesund und stark wie möglich. Ich wünsche dir, dass du sicher bist, frei von jeder Bedrohung. Ich wünsche dir, dass du mit Leichtigkeit und in Frieden leben kannst. Die Worte finden, die für dich jetzt passen. Die Freundlichkeit, die Freundschaft, die Wertschätzung ausweiten auf diese andere Person. Und dann vielleicht diese guten Wünsche auch noch weiter ausweiten auf Personen, die du kennst oder nicht kennst, aber denen du diese Wünsche schenken möchtest. Die Grenzen dieser Freundlichkeit ausdehnen, dir diese Menschen vor Augen holen mit ihrem Namen, ihren Bildern und auch diese Worte wieder diesen Menschen senden. Ich wünsche euch, dass ihr glücklich seid. Ich wünsche euch, dass ihr gesund und stark seid, so gesund und stark wie möglich. Mögt ihr auch sicher sein, frei von Bedrohungen jeder Art. Und ich wünsche euch, dass ihr mit Leichtigkeit und in Frieden leben könnt. Vielleicht noch weitere Personen wählen, denen du diese guten Wünsche mit diesen oder deinen eigenen Worten senden möchtest. Immer wieder diese Menschen vor dein inneres Auge holen, ihnen diese freundlichen Wünsche, diese freundschaftlichen Wünsche, diese wertschätzenden Wünsche mit diesen oder deinen Worten zusprechen. Möget ihr glücklich sein. Möget ihr gesund und stark sein. Möget ihr sicher sein. Und möget ihr mit Leichtigkeit und in Frieden leben. Das eigene Herz spüren. Öffnung, Zuwendung im eigenen Geist. Und sich dann zum Abschluss der Meditation dem Atem zuwenden für ein paar Atemzüge. Und dann die Augen öffnen und sich wieder der eigenen Umgebung öffnen.